hat einfach die Verbindung, okay, das ist ein bisschen was zu machen. Das ist also auch vorne, kann man gleich das. Das hat er dann halt unmöglich. Ja, ich muss jetzt die Laube aufschieben. Das kann ich mal irgendwann mal alle zusammen wieder zeigen. Sehr schön. Schlagen Sie bitte gleich mal Ihren Gesetz. Hast du auch noch kein Buch? Nö. Aber mein Nachbar hat auf jeden Fall eins, das finde ich sehr praktisch. Das ist doch schön. Auf der Seite. Das ist schon eine Seite? Was für eine Seite? Welche Seite? Welche Seite? Weißt du das von? Paragraph 40. Hab ich gehört. Oder? Nee, Seite 40 kann auch sein. Kommentierungen ziehen. Anbringen können. Nicht jeder Mensch, auch nicht jeder Christ, kann sich hier erachten, was auf knapp 3000 Seiten, 1300 Seiten. Es gibt mehrere Paragraph 40. Deshalb ist es sinnvoll, Artikel 40 Sätze. Ach, keine Ahnung. Das hilft Ihnen aber, natürlich die richtigen Vorschriften zur richtigen Zeit zu finden. Wenn Sie in der Klausur sitzen und Sie merken, ach, da habe ich mir was Geld produziert, dass eine Vorschrift Geld angebracht hat, dann könnte das vielleicht eine Vorschrift sein, die schon mal dran war. Und wenn Sie schon mal dran waren in der Vorlesung, könnte es eine Vorschrift sein, die vielleicht in der Klausur eine Rolle spielt. Und eine dieser zentralen Vorschriften ist Paragraph 40 VWGO, Verwaltungsgerichtsordnung. Fragen Sie mal. Das ist die Eingangsnorm. Du musst klären, wo Rechtsfälle aus dem öffentlichen Recht, nämlich aus dem Verwaltungsrecht, streitig verhandelt werden müssen. Sag dir das mal. 1200. Haben Sie schon. Okay. Der Verwaltungsrechtsweg ist in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nicht verfassungsrechtlicher Art gegeben, soweit die Streitigkeit nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen wird. Wir haben noch gesehen, es gibt innerhalb der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland mehrere Gerichtsarten. Und es gibt eben auch Verwaltungsgerichte. Und hier steht plötzlich drin, Verwaltungsrechtlich ist zuständig in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten. Sie haben also hier direkt im Gesetz drinstehen, öffentliches Recht. Und das ist genau die Stelle, an der Sie den letzte Woche behandelten und nur letztlich schon auswendig gelernten Abgrenzungstheorien bringen müssen. Genau dort ist es, wo überall das der unbestimmte Rechtsbegriff öffentliches Recht verwendet wird, müssen Sie diesen unbestimmten Rechtsbegriff näher definieren. Und man definiert es mit Hilfe der befindlichen Theorie. Eine andere wichtige Vorschrift, die Sie da auch merken können, ist im Verwaltungsverfahrensgesetz. Das sind zwei Gesetze zuvor, der Paragraph 35. 35 VWVFG, also abgekürzt Verwaltungsverfahrensgesetz, VWVFG. Dort steht, Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere verwaltliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft. Und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. Also die Maßnahme, die im öffentlichen Recht stattfindet, soll künftig Verwaltungsakt heißen. Und auch dort ist als unbestimmter Rechtsbegriff in den Tatbestand des Gesetzes aufgenommen worden, der Begriff öffentliches Recht. Und auch hier verstehen Sie diese Vorschriften. Nur können diese Vorschriften nur dann anwenden, wenn Sie genügend öffentliches Recht definieren. Also hier brauchen Sie die Abgrenzungsregeln. Das heißt, wir haben es hier sinnvoll, wenn Sie sich entweder die Vorschriften irgendwie markieren oder auch das öffentlich hervorheben, beziehungsweise beim Verwaltungsamt ist ganz wichtig, dort werden wir die einzelnen Merkmale nochmal gesondert behandelt. Deiner Zugriff auf das Allgemeinverwaltungsrecht. Verwaltungsamt, § 35, ist die rechtstechnische Bezeichnung aller der Dinge, die Sie bisher als Bescheid, Genehmigung, Verfügung, Anordnung oder in anderer Weise kenntlich zu machen haben. Verwaltungsamt ist also der eigentlich richtige Rechtsbegriff, um Entscheidungen einer Behörde technisch zu fassen. Denn viele Verwaltungsakten werden wir nie wieder vergessen. Warum sind Sozialrecht, warum Verwaltung, eigentlich Verwaltungsrecht im engeren Sinne, auch im Steuerrecht heißt der Steuerbescheid nicht Steuerbescheid, sondern Verwaltungsakt. Es ist ein Verwaltungsakt. Und ich zeige Ihnen noch eine andere Stelle, die ebenfalls interessant ist, wo Sie plötzlich die Abgrenzung zum öffentlichen Recht brauchen, beziehungsweise die Abgrenzung zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht, Staatsbenormung, Gleichgesetz, § 54, Verwaltungsverfahrensgesetz auf. Da steht über als Titel öffentlich-rechtlicher Vertrag. Und dann gibt es noch den Begriff Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen Verfahrens. Und finden Sie Satz 1 ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Kann durch Vertrag geprüft werden. Und Regeln, das werden Sie im Zivilrecht lernen, kann man natürlich im Privatrecht schließen, als Kaufverträge, als Werkverträge, als Dienstverträge, als Gesellschaftsverträge, als sonst was für Verträge. Werden solche Verträge, also immer zwei Parteien, einigen sich durch übereinstimmende Willenserklärungen auf irgendeine Regelung, wird diese übereinstimmende Regelung mit zwei Willenserklärungen nicht auf dem Gebiet des Privatrechts, sondern auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts getroffen, ist es ein öffentlich-rechtlicher Vertrag. Und auf den öffentlich-rechtlichen Vertrag finden öffentlich-rechtliche Vorschriften Anwendung. Weil der öffentlich-rechtliche Vertrag allerdings nicht abschließend im Gesetz geregelt ist, umfangreichste Regelung finden Sie schon im Verwaltungsverfahrensgesetz, § 54, fortfolge, schlagen Sie bitte mal auf den auf den § 62. Dort steht da plötzlich drin, sobald sich auf den § 54 bis 61 dieses Gesetzes nichts Abweichendes ergibt, gelten im Übrigen die Vorschriften dieses Gesetzes. Aha, das ist ganz gut. Aber jetzt kommt's. Ergänzend gelten die Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend. Das heißt, der Gesetzgeber im öffentlichen Recht hat es einfach gemacht. Der hat nicht den gesamten öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Gewährleistung, mit wie kommt ein Vertrag zustande, übereinstimmende Willenserklärung, Anfechtung, Nichtigkeit, gesetzliche Verbote, Gott sonst was, hier reingeschrieben, sondern hat gesagt, wir haben doch ein super Gesetzbuch im Zivilrecht. Wir haben doch seit 1900 ein tolles Gesetzbuch, in dem das gesamte Vertragsrecht gleich am Anfang so schön geregelt ist. Ich verweise einfach auf die Vorschriften des Zivilrechts. Die Vorschriften des Zivilrechts im BGB gelten also auch für den öffentlich-rechtlichen Vertrag. Wenn Sie also mal gefragt werden sollten, durch was kommen denn öffentlich-rechtliche Verträge zustande? Ordnet die der Gesetzgeber an oder wie entstehen die? Wissen Sie, Vertrag, das sind zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Das werden Sie noch lernen im BGB. Also kommt ein öffentlich-rechtlicher Vertrag durch zwei übereinstimmende oder wechselbezügliche Willenserklärungen zustande, auch eben aus dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Sehr erfahrbar. Also, der Rat auf die Abgrenzung ist nur die herrschende Meinung maßgeblich ist. Die herrschende Meinung ist der Versuch, Fälle zu lösen, die sonst nirgends unterpassen. Aber es Es gibt Fälle, in denen die Rechtsprechung auch nur eine Theorie anwendet. Zum Beispiel im Polizeirecht. Es ist immer ein Liebe- und Unterordnungsverhältnis. Die Polizei kommt Ihnen immer als großer Staat zu deiner Bürger. Wenn also irgendwo eine polizeiliche Verfügung erlassen wird, ab jetzt ihr bitte nicht mehr haltet oder die Versammlung wird aufgelöst, dann ist das klar und brauchen Sie theoretisch auch nur die Subordinationstheorie, weil dort das typische klassische Über- und Unterordnungsverhältnis untertanen Bürger noch besteht. In allen anderen Bereichen ist das eher problematisch. Deswegen ist es für die Klausur oder auch die Rechtsprechung macht es in den meisten Fällen so, definiert man alles schön durch, spricht alle vier Theorien mal an und kommt im Ergebnis auch bei einer Zusammenschau aller Vorschriften oder aller Theorien dazu, ja, es ist öffentliches Recht. Also so macht man das. Aber Sie haben recht, die Frage ist schon berechtigt. Die herrschende Meinung ist das Ergebnis des Versuchs, weil alle anderen Theorien irgendwie nicht klappen. Aber die herrschende Meinung ist natürlich deswegen etwas schwammiger, etwas aufgeweicht. Und Sie haben das Problem, es wird der Hintergrund Ihrer Frage sein. Ja, allein der herrschende Meinung komme ich auch nicht. Warum? Manchmal ist es auch schöner, ich könnte die anderen Theorien deutlich anwenden. Das heißt, wenn Sie alle Theorien anzeigen, sind auch Probleme, finden Sie dann für die Klausur, dem Ergebnis der Herrschungsmeinung sozusagen das Ergebnis. Wir machen eine Zusammenschau und sagen, die meisten Theorien überwiegend bei der Zusammenschau dieser Theorien muss hier auf öffentliches Recht eingewendet werden. Dann nennen Sie den Grundsatz aus der Herrschungsmeinung. Das war jetzt deine Rückblick. Jetzt haben Sie das Gesetz damit zu den Veranstaltungen in der letzten Woche. Ich will aber gleich einsteigen. Ja, wenn es um das einzige Buch ist, was wir kaufen. Wir hatten uns angeschaut, was es für Arten von Rechtssubjekten gibt. Wir müssen uns mal die Arten juristischer Personen anschauen. Also eine juristische Person ist eine vollrechtsfähige Einheit, ein vollrechtsfähiges Gebilde, das in vollem Umfang rechtssubjekt ist. Diese vollrechtsfähigen Einheiten gibt es sowohl im Privatrecht als auch im öffentlichen Recht. Auf Ihrer Folie müssen Sie sich auch mal markieren. Ich habe es deswegen noch eher dunkel gemacht. Das ist ja aus Versehen nicht immer passiert. Das können Sie mal streichen. Der Verein und die Aktiengesellschaft sind klassische Körperschaften. Wir kommen gleich mal dazu. Die erste große Teilgestaltung juristischer Personen sind Gestaltungen vom Gesetzgeber erdachte Gebilde, bei denen es auf Mitgliedschaft ankommt, bei denen mehrere Personen etwas gemeinsam tun. Es geht darum, dass das mitgliedschaftliche Element hervortritt. Der Klassiker, der gleich am Anfang von § 21 des folgenden StGB geregelt ist, ist der Verein. Der Verein, mehrere Leute treffen sich, machen was gemeinsam und wenn es ein eingetragener Verein ist, wird er zur juristischen Person mit der Folge, dass die einzelnen Vereinsmitglieder nicht mehr haften, nach außen auch nicht nach Scheiben trinken, nur die innere Vereinsstruktur prägen und nach außen hin sind zum Beispiel Verträge mit dem Verein schließen. Wenn Sie beispielsweise in einem Sportverein sind, Fußball, das heißt, das kleine Badau, E.V. Dann sind Sie dort Mitglied und im Ausverhältnis, wenn der Verein irgendwo einen Sportplatz einlegt, sich einen Rasentraktor kauft, neue Fußbälle oder irgendwas anderes oder einen Trainer, schließt der Verein die Verträge. Sie selbst als Mitglied haften für dessen Verbindlichkeit nicht. Sie zahlen den Vereinsbeitrag, gehen regelmäßig zur Vereinsmitgliederversammlung, wählen hier den Vorstand, der nach außen dann befugt ist, den Verein zu vertreten. Aber wenn der Verein pleite ist, gibt es keinen Rückgriff auf ihre Mitgliedschaft. Das kennzeichnende Merkmal des Vereins ist die mitgliedschaftliche Organisation. Im Wirtschaftsleben ist die mitgliedschaftliche Organisation auch in einer Rechtsform typisch, nämlich der Aktiengesellschaft. Hier kommt es auch nicht unbedingt auf das Kapital an, sondern das Mitgliedschaftsrecht verkörpert in der konkreten Aktie oder in mehreren Aktien, schafft eine Mitgliedschaft in der Aktiengesellschaft. Sie sind Mitglieder einer Aktiengesellschaft. Aktionäre sind Mitglieder einer Aktiengesellschaft. Deswegen spricht man auch bei Vereinen und Aktiengesellschaften von körperschaftlich organisierten juristischen Personen oder Körperschaften. Im öffentlichen Recht gibt es das auch. Auch da gibt es Körperschaft, wo Sie selbst oder eine Vielzahl von Personen Mitglied sein muss oder Mitglied ist. Zum Beispiel die gesamten Kammern, Wirtschaftsleben, Industrie- und Handelskammer, Rechtsanwaltskammer, Steuerberaterkammer, Architektenkammer. Warum hat er das nicht durchgestrichen? Handelsärztekammer. Dort sind alle Zahnärzte oder Ärzte eben des entsprechenden. Da sind wir doch noch gar nicht. Vereinigt und zwar zwangsweise vereinigt. Ich bin auch Mitglied an der Rechtsanwaltskammer. Und zwar aufgrund eines Gesetzes Zwangsmitglied sogar. Und zwar der Rechtsanwaltskammer Sachsen. Jedes Unternehmen, das irgendwo im Kammerbezirk als GmbH unternehmerisch tätig ist, ist Zwangsmitglied bei der Industrie- und Handelskammer. Sind Sie Handwerker, sind Sie Zwangsmitglied in der Handwerkskammer. Sie können natürlich auch Rechte ausüben, Sie können den Vorstand wählen, Sie können die Geschenke begleiten. Aber in Deutschland ist das Wirtschaftsleben eben ganz häufig durch die Kammern geprägt. Diese Kammern sind mitgliedschaftlich organisiert. Das sind zwar öffentlich-rechtliche Zwangskammern, Zwangskörperschaften, aber es kommt Geld, diese Körperschaften stellen auf die Mitgliedschaft ab. Andere Körperschaften sind zum Beispiel öffentlich-rechtliche Kirchen, die öffentlich-rechtlich kooperiert sind. Andere Beispiele für öffentlich-rechtliche Körperschaften sind, ich muss mal überlegen, jetzt habe ich es nicht. Ach so, die Universität ist eine Körperschaft. Die Philipp hat das da. Dort sind auch Professoren, Mitglieder. Deswegen ist die Einschreibung in eine Universität gleichzeitig die Aufnahme der Körperschaft. Deswegen dürfen Sie auch innerhalb der Universität Mitgliedschaften organisieren. Davon abgrenzt man die Anstalten. Anstalten, alter Begriff, sind nicht mitgliedschaftlich organisiert. Auch hier ist mir ein Fehler unterlaufen, sehe ich gerade, weil IHK keine Anstalt ist. Kannst du auch durchstreichen. Die ganze Folie ist kaputt. Da steht auch Stiefungen. Was steht da? Stiefungen, die Stiftungen. Fehler eingegangen. Dann kommen Sie das gerade wieder. Schreiben Sie dazu, aber merken Sie es eben, wer da ist, hat den Vorteil, kann das. Schreiben Sie zum Beispiel hier als Beispiel Arbeitsagentur auf. Früher hieß die Bundesanstalt für Arbeit. Der Begriff ist eigentlich richtig, weil die Bundesanstalt für Arbeit ist eine Anstalt. Eine Zusammenfassung von Sachen und Finanzmitteln zur Erfüllung eines Zwecks. Der Zweck ist, Leute in Arbeit zu bringen, Arbeitslosen Geld auszuzahlen und zu fördern, dass sie wieder am Arbeitsleben teilnehmen können. Der Arbeitslose ist dort nicht Mitglied. Deswegen, wenn Sie zum Arbeitsamt gehen, jetzt zur Arbeitsagentur, werden Sie auch nicht als Mitglied angesprochen, sondern als Kunde. Wenn wir etwas Modernes bringen, Anstaltsbenutzer war etwas allgemein unpassend, deswegen finden Sie eine Arbeitsverwaltung mit dem Begriff Kunde. Aber die Anstalt, die Bundesanstalt für Arbeit, jetzt Bundesagentur für Arbeit, ist keine Agentur. Die Agentur ist eigentlich unbräuchlich, sondern ist eine Anstalt. Der hat Zwecke zu erfüllen im öffentlichen Interesse. Deswegen schreiben Sie hier mal in den Grundwort Anstalt, also Bundesanstalt, das heißt Bundesagentur für Arbeit, da können Sie sich mal merken, der alte Begriff, den man nur aus, ja, aus irgendwelchen Gründen abgeschafft hat, wäre es besser gewesen. Es hat sich auch durch den Namenswechsel nichts geändert, es ist weiterhin eine Anstalt. Anstalten sind aber auch Rundfunkanstalten. Die sind gegründet worden zum öffentlichen Zweck, Rundfunk zu veranstalten und hochwertiges Programm in ihren Wohnzimmern flimmern oder hörbar zu machen. Rundfunkanstalten haben möglicherweise immer noch die alten Begriff. Deswegen finden Sie ja auch die Gründung Staatsvertrag nur in den Anstalten. Anstalten, das ist ein Anstalt des öffentlichen Rechts. Das ist man nicht mitbringt bei der Rundfunkanstalt, aber wenn Sie entsprechend die Gebühren zahlen müssen, Sie sind nur Nutzer. Wenn ich zwangsweise Nutzer, weil Sie zwangsweise Ihren Rundfunkbeitrag zahlen müssen, aber Sie sind nicht Mitglieder. Deswegen Rundfunkanstalten werden hier auch noch mit einschreiben. Und schließlich gibt es noch die Stiftungen. Die Stiftungen sind die Zusammenballung von Vermögensmassen, wo eigentlich nur die Verwaltung des Vermögens der eigene Zweck ist. Ja, die Frage. In der Anstalt des Privatrechts muss man überlegen, was anstaltlich organisiert ist. Also in einer Gesellschaftsform fällt mir jetzt nicht. Muss ich mal zurückstellen, wenn wir also stark begreifen, die irgendwie ein, was anstaltlich organisiert ist. Fällt mir bestimmt noch was ein, aber es ist jetzt nicht so evident. Also BGB ist jetzt zumindest keine Anstalt geregelt. Stiftung ist geregelt, aber eine Anstalt des Privatrechts. Überlege ich mal. Bring ich mal nächste Woche mit. So kann ich es noch nicht ändern. In die Krankenkasse sind in der öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Und in ihrer privatrechtlichen Gestalt, also die gesetzlichen Krankenkassen, so sind sie Mitglied, deswegen haben sie Mitgliedsnummer in ihrer Rentenversicherung oder in ihrer Krankenversicherung, die Versicherungskarte, werden sie Mitglied. Sie werden deswegen auch zur Mitbestimmung nochmal aufgerufen, in der gesetzlichen Krankenkasse, und dann nochmal Unterlagen zur Sozialwahl. Sie können dann auch die Vertreter mitwählen, Vorstände mitbestimmen. Ein Führungspunkt, wo gar keiner hin muss. Das ist jetzt so ein 82 macht oder was? Ja, das ist niemand, der so kompliziert, aber dort geht es um die Mitgliedschaft. Die privaten Krankenversicherungen, das sind lediglich Versicherungsunternehmen. Da gibt es aber eins, das zumindest mitgliedschaftlich organisiert ist. Das sind die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Möglicherweise sind das welche, das könnte sein, die anstaltlich organisiert sind, weil es wird nämlich Geld gegeben zu dem Zweck, dass dieses Geld wieder unter den Versicherten verteilt wird, wenn ein Schadensfall auftritt. Also einige Versicherungen, einige private Versicherungen sind nicht als Aktiengesellschaft oder GmbH organisiert, sondern sind Vereine auf Gegenseitigkeit. Ganz besondere Form. Wo sozusagen mitgliedschaftlich die Versicherten gleichzeitig das Geld geben, um anderen zu helfen, so ist ursprünglich mal ein Gedanke gewesen. Bitten Sie also teilweise in den Rechtsformen, wenn Sie mal Ihre eigene Versicherung anschauen, werden Sie häufig entsprechende Rechtsformen finden. Okay. Ja, Sie haben recht. Also Sie haben recht. Ansteigend ist es, weil sie dort als Nutzer sowas nutzen können. Von der Rechtsform her werden derartige gemeinnützige Einrichtungen, die anstaltlich organisiert sind und einen anstaltlichen Zweck haben. Als Beispiel ist gut, werden aber trotzdem auch eine Rechtsträgerschaft gebracht, meistens durch die SOS-Kinderbürger vereinen. Oder aber gemeinnützig geben die Maße. Aber Sie haben recht, eine Anstalt ist das. Bestimmte Benutzergruppen können dort Leistungen in Anspruch nehmen für einen bestimmten Zweck, nämlich zum Beispiel öffentliche Fürsorge. Da haben Sie schon recht, anstaltlich ist das organisiert, aber der Rechtsträger ist eben kein Anspruch. Also das Beispiel passt nicht ganz, aber kommt erst nachher. Stiftungen. Stiftungen ist die Zusammenballung von Vermögen. Ich will mal zurückstellen, sonst komme ich nicht weiter. Zusammenarbeit von Vermögen bedeutet, dass der Stiftungszweck das Geld sammelt, der Eigenzweck. Natürlich werden in der Stiftung auch noch weitere Zwecke, meistens gemeinnützige Zwecke, verfolgt, aber in erster Linie ist Aufgabe einer Stiftung, das Verhalten des Stiftungsvermögens zusammenzuhalten und zu vermehren und nur der überschießende Teil aus der Vermögensverwaltung wird dann verteilt. Und die gibt es sowohl im privaten Recht als Stiftung des bürgerlichen Rechts, sind auch gleich am Anfang mit geregelt im BGB, auf den ersten Seiten des BGB, oder im öffentlichen Recht, das sind meistens als gesetzliche Stiftung entstanden, Stiftung häufig. Kulturbesitz zum Beispiel. Diese Stiftungen werden durch ein Gesetz errichtet. Häufig kommen in Wirklichkeit die Stiftungen auch noch vor im Kirchenbereich. Und in jedem Land gibt es ein Stiftungsgesetz, in dem sie teilweise die Voraussetzungen für den Gründung einfach öffentlich-rechtliche Stiftung regeln, zum anderen aber auch die Überwachung, weil eben keine wissenschaftliche Kontrolle da ist, sondern die Stiftungen immer nur Vermögensmassen sind, die vorhanden sind, also einfach nur Kapital, was in der Welt ist, braucht es eine besondere Stiftungsaufsicht. Und das ist in den Stiftungsgesetzen Länder gelegt. Merken sich also für das öffentliche Recht vor allem, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Körperschaften des öffentlichen Rechts, KGÖ, da manchmal abgekürzt, Anstalten des öffentlichen Rechts und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind die Hauptgruppen, die wir unterscheiden. Nachdem wir jetzt gehört haben, was juristische Personen des öffentlichen Rechts sein können, komme ich mal zu der Frage, wer ist alles Staat? Ich habe Ihnen ja deutlich gemacht, ich kennzeichne künftig bei der Darstellung von Rechtsverhältnissen im öffentlichen Recht den Staat immer mit der eckigen Darstellung als Behörde. Das könnte der Staat sein. Nur, wer ist denn nun mal der Staat? Wer verbirgt sich dahinter, wenn wir sagen, die öffentliche Hand ist gemeint? Wer ist denn öffentliche Hand? Wer ist denn Staat? Wir haben es nochmal ein bisschen deutlicher und haben den besseren Beispiel hinterlegt, wurde noch etwas vertieft. Wir haben zunächst erstmal die Körperschaften des öffentlichen Rechts. Und wer sind so klassische Körperschaften des öffentlichen Rechts? Bundesrepublik Deutschland, der klassische deutsche Staat, ein solcher ist selbst eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Bürger sind seine Mitglieder. Und wenn eine solche Körperschaft des öffentlichen Rechts auf ein bestimmtes, festgelegtes, gesetzlich festgelegtes Gebiet bezogen ist, spricht man von Gebietskörperschaft. Wenn Sie also irgendwann mal den Begriff Gebietskörperschaft lesen, dann wissen Sie, das ist eine auf ein bestimmtes Gebiet zugeordnete oder einem bestimmten Gebiet zugeordnete Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Gemeinden sind es zum Beispiel, die Gemeindeordnungen senden den Bundesländer hin. Die Gemeinde des sächsischen Gemeinderechts ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts. Die ist zusätzlich in ihrer Gemeinde. Andere Beispiele, Landkreise, öffentlich-rechtliche Verbände, Universitäten, hatten wir schon genannt. Anstalten des öffentlichen Rechts. Bundesagentur für Arbeit, hatte ich schon genannt, Studentenwerke. Auch Staatsbetriebe sind Anstalten des öffentlichen Rechts. Stiftungen des öffentlichen Rechts. Ist die Bundesstiftung Umwelt, Stiftung Deutsch und Kulturbesitz, die Sie sich beliebig fortsetzen, kommt Ihnen immer wieder mal vor. Und jetzt kommt die Besonderheit, die wir in der vergangenen Woche schon gesehen haben, bei den Abgrenzungstheorien. Es gibt auch Gestaltungsformen, in denen sich der Staat versteckt. In denen der Staat sich in privatrechtliche Handlungsformen verkleidet. Oder aber, indem Private daherkommen, aber mit hoheitlicher Macht. Diese Hoheitsträger in Privatrechtsform, also Wirtschaftsförderungs GmbH, Stadtwerke, Aktiengesellschaften, sind eigentlich, wenn sie sich rein auf die äußere Hülle konzentrieren würden, eine Aktiengesellschaft, also ein privater Rechtsträger, die GmbH, also ein privater Rechtsträger. Aber dort drin steckt der Staat, weil er Gesellschafter ist, weil er mit diesem Instrument einer privatrechtlichen Rechtsform, mit dem Instrument einer privatrechtlichen Rechtsform staatliche öffentliche Aufgaben wahrnimmt und selbst die Geschicke dort beantragt, lenkt und leitet. Die Bedienen, hatten wir auch schon gesehen, sind Private, die vom Staat in bestimmten Bereichen mit Rechtsmacht ausgestattet sind. Sie sind auch bleiben Private, aber in einem kleinen bestimmten Bereich üben sie ein öffentliches Amt aus. Diese Einteilung und zu wissen, was der Staat ist und zu wissen, was öffentliches Recht ist, hat natürlich Bedeutung für die Rechtswege zu ordnen. Jetzt werden Sie lernen, das werden Sie wieder weniger lernen. Hier haben wir nur die Verwaltungsgerichtsordnung, also die Nummer des Verwaltungsgerichte, dass öffentliches Recht und Privatrecht vor unterschiedliche Gerichte kommt. Wenn wir das vereinfacht uns denken, würden Sie sagen, und das ist das, was Sie in Ihrem späteren Berufsleben am meisten brauchen, öffentliches Recht, also Verwaltungsgerichte, Privatrecht, also Zivilgerichte. So einfach ist das aber nicht. Historisch bedingt hat sich das etwas verkompliziert. Nämlich, große Teile des öffentlichen Rechts sind so kompliziert und so komplex, dass man eigenständige Gerichtsparteien gegründet hat. Und manche Teile des Privatrechts sind auch so komplex, dass man eigenständige privatrechtliche Gerichtsbarkeit geschaffen hat, beziehungsweise eine einzige privatrechtliche Gerichtsbarkeit zusätzlich geschaffen hat. Fangen wir mal mit der an. Alles, was Zivilrecht ist und Privatrecht, kommt normalerweise nur in Zivilgerichtsbarkeit. In Deutschland gibt es den historischen Begriff der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Hat damit was zu tun, dass im 19. Jahrhundert der Hoheit durch den Staat, der absolutistische Herrscher, sich nicht sofort irgendwelchen Gerichten halt unterwerfen wollen und auch keine manchmal Sondergerichte, Militärgerichte und sowas eingesetzt hat, um deutlich zu machen, es gibt Gerichte, die immer da sind, die also ordentlich vorhanden sind, nicht von dem Willen eines Fürsten, eines Hoheitsträgers abhängig sind, nicht von konkreten Ereignissen, von Kriegsereignissen abhängig sind, hat man diese ordentliche Gerichtsbarkeit genannt. Und den Begriff finden Sie auch ganz häufig noch in Rechtstexten. Ordentliche Gerichtsbarkeit sind also die klassische Gerichtsbarkeit im Zivil- und Strafrecht. Allerdings muss man auch wissen, das Strafrecht gehört eigentlich ins öffentliche Recht rein. Da geht es darum, wie der Staat einen Bürger für irgendwas Böses bestraft. Eigentlich nur ein Staat Bürgerverhältnis. Deswegen ist das eigentlich öffentliches Recht. Die Zivilabteilungen der ordentlichen Gerichte sind eben die Zivilgerichte. Man sagt auch Zivilabteilungen und Zivilgerichte. Ein privatrechtlicher Bereich, der so kompliziert geworden ist, dass man ihn nicht in normalen Zivilgerichten beantworten kann, ist die Arbeitsgerichtsbarkeit. Früher war das die Dienstmagd und der Dienstknecht haben früher ihre Ansprüche vor normalen ordentlichen Zivilgerichten geltend machen müssen. Dann wurde es aber kompliziert. Es mussten Mutterschaftsvorschriften erfunden werden, Arbeitszeitregelungen, Regelungen, über die mit den Gewerkschaften umzugehen ist. Innerhalb des Betriebes wurden Betriebsräte zugelassen, gegründet, die Verfassung wurde geschaffen, die man Mitbestimmungsvorschriften wurden ins Leben gerufen. Dann hat man besondere Lohnvorschriften jetzt zur Zeit, wie es um Mindestlohn, dass man also gesetzlich nicht mal mehr frei vereinbaren kann, wer zu welchem Hohelohn irgendwelche Dienste macht, sondern man hat zum Beispiel staatliche Regulierung. Wir haben immer mehr Arbeitsrecht, staatlich reguliertes Zivilrecht, sodass es zu komplex geworden ist. Die Grundnormen für das Arbeitsrecht finden Sie nach wie vor im BGB beim Dienstvertrag. Ursprünglich waren alles Dienstverträge. Unterdessen hat man aber für Kündigungen alles Mögliche, so viele Sondervorschriften geschaffen, dass das Arbeitsrecht eine Spezialmaterie aus dem Zivilrecht geworden ist und man spezielle dafür ausgebildete und vorgesehene Arbeitsgerichte geschaffen hat. Sie sind aber eigentlich private Rechtsgerichte. Öffentliches Recht. Das öffentliche Recht ist klassisch Verwaltungsrecht. Wie habe ich das auch hier ganz am Anfang gemacht? Verwaltungsgerichte, in den Bundesländern Oberverwaltungsgerichte und ganz oben Bundesverwaltungsgericht als Bundesgericht für den ganzen Bundesrepublik zuständig. Dann hat man aber gemerkt, das Abgabenwesen ist sehr kompliziert. Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Grundsteuer, sonst was für Steuer. Ist so umfassend und mit so vielen Regelungen bedacht, dass man sagt, in der Spezialmaterie ist es sinnvoll, eine Gerichtsbarkeit vorzuhalten, die Finanzgerichtsbarkeit. Deswegen der Bereich aus dem öffentlichen Recht, den man Steuerrecht nennt, kommt vom Finanzgericht. Lediglich die Kommunalabgaben, also die Steuerabgaben, die Gemeinden ergeben, sind beide bei den Verwaltungsgerichten geblieben. Strafrecht hat die Karte gesagt, hier geht es um den Strafanspruch des Staates. Der Staat gegen den Bürger, weil der Bürger irgendwas Böses getan hat, Rechtsordnung gesprochen hat, diese Sprache gesühnt werden muss oder abgeschreckt werden muss, ist eigentlich auch öffentliches Recht. Klassisch gehört es auch zu der öffentlichen Gerichtsbarkeit. Ist eine Sonderrolle bei den normalen Gerichten, Amtsgericht, Landgericht oder Landesgericht BGH, gibt es dann entsprechende Strafabteilungen, die auch die Bußgeldsachen behandelt werden. Ein großer Teil, den es früher nicht gab bei der Verwaltungsrechtspflege, ist das gesamte Sozialrecht. Sie müssen sich einige 100 Jahre zurückwenden, beziehungsweise knapp 100 Jahre zurückwenden. Die bismarckische Zeit, damals gab es zwar öffentliches Recht nach Verwaltungsrecht, nicht die Gerichte, aber die Vorstellung war schon vorhanden, dass man sich gegen Verwaltungsmaßnahmen wehren musste. Dort gab es aber noch den öffentlichen Staat. Der Staat ging im Subordinationsverhältnis gegen seinen Bürger. Der Bürger wollte was von der Öffentlichkeit im Staat. Die Vorstellung, dass der Staat ein Wohltäter ist, die Vorstellung, dass der Bürger nicht nur verpflichtet ist, Abgaben zu zahlen, sondern vom Staat sogar Geld bekommt, BAföG, Hartz IV, Arbeitslosengeld I, Krankenleistungen im Krankheitsfall, Rente, wenn er nicht mehr arbeiten gehen kann, irgendwelche Entschädigungen, wenn er schwerbehindert ist oder wenn ihm sonst noch ein Unglück zugestoßen ist. Das alles war vor 100 Jahren noch nicht vorstellbar. Sie brauchen sich bloß in die amerikanischen Verhältnisse in der heutigen Zeit einzusetzen. Das ist für einen Amerikaner nicht vorstellbar, dass ein Bürger außer mit einer Waffe in der Hand und mit seinem Geldbeutel irgendwas mit dem Staat zu tun hat. Der Bürger hat seinen Staat Geld zu geben und zu verteidigen. Aber dass man vom Staat einen Bonus kriegt, dass man irgendwie zwangsweise in ein Umlagesystem einzahlt und dann staatliche Leistungen in ein staatliches Sozialsystem haben können. Diese Vorstellung ist völlig fremd. Und die war auch in Deutschland völlig fremd. Und deswegen, weil wir aber unterdessen immer weiter sozialstaatlich geprägt sind, immer mehr Notlagen auch sozialstaatlich abgesichert werden durch öffentlich-rechtliche Regelungen, immer mehr Bereiche des Gemeinwesens, nämlich der Staat, aus dem Topf, aus den Steuern der einen, staatliche Transferleistungen anderer zahlen, braucht es natürlich eine eigenständige Gerichtsbarkeit, diese komplexen Vorschriften, wann wer was in welcher Höhe, in welchen Notlagenfällen denn konkret bekommt, braucht es eine eigene Gerichtsbarkeit. Deswegen hat man die Sozialgerichtsbarkeit erfunden, eine öffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeit. Und wenn Sie hier bei mir aufpassen und das Verwaltungsverfahrensrecht gut beherrschen, dann kommen Sie auch im Sozialrecht zurecht, weil die Verwaltungsverfahrensvorschriften im Sozialrecht sind zwar nicht im Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt, aber fast wortlautgleich im SGB, also im Sozialgesetzbuch 10, also im 10. Teil, 10. Buch des SGB, finden sich die Verwaltungsverfahrensvorschriften im Sozialrecht und die sind fast wortlautgleich. Wenn Sie also hier Verwaltungsverfahrensrecht in dieser Vorlesung kapiert haben, kapieren Sie auch die Vorschriften SGB 10. Und schließlich hat man irgendwann gemerkt, wir brauchen auch noch Gerichte, die sozusagen die Grundordnung insgesamt, das Staatswesen in seiner Gesamtheit schützt und vor allem davor schützt, dass man irgendwelche Maßnahmen als Gesetzgeber macht, die den Staat selber und die zum Schutz der Bürger installierten Vorschriften abschaffen. Oder aber, wo sich staatstragende Rechtsträger untereinander über die richtige Auslegung der Verfassung, das ganz grundsätzlich, streiten können. Und deshalb hat man in Deutschland vor allem die Verfassungsgerichtsbarkeit erfunden. Die ist nicht ganz eine Erfindung, erst 1948, aber mit der heutigen Ausprägung ist es eine Erfindung der Bundesrepublik. Sie ist auch schon zuvor teilweise vorhanden gewesen. In der Weimarer Zeit erfüllte das Reichsgericht die Funktion eines Verfassungsgerichts. Also mehrfach tun konnte, ist nur weiterer Zeit, einzelne Bundesländer des oder einzelne Länder des Deutschen Reichs sich wechselseitig vom Reichsgericht in Verfassungsfragen gestritten haben und im Reich gestritten haben. Heute haben wir eine eigenständige Verfassungsgerichtsbarkeit, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Auf Bundesebene ist das Bundesverfassungsgericht für die Einhaltung des Grundgesetzes zuständig. Auf Landesebene ist das Landesverfassungsgericht zwischen Leipzig zum Beispiel und Sachsen für die Einhaltung der Landesverfassung zuständig. Wenn Sie das verstanden haben, werden Sie sich künftig nicht mehr wundern, wenn Sie in der Zeitung irgendetwas lesen, Saalgerecht, Gerichtsbarkeit und so weiter und so fort. Was gehört alles zum öffentlichen Recht? Ich habe das Inhalt der Vorlesung im Schnelldurchlauf mitgeteilt. Nochmal die klassische Einteilung. Ganz oben, was heißt ganz oben, zu dem großen Überbau im internationalen Bereich gilt das Völkerrecht. Wenn Sie also fragen, wo das Völkerrecht hin, dann ist das Völkerrecht klassisches öffentliches Recht. Da geht es um das Rechtsverhältnis zwischen den Staaten. Wir haben aus dem Völkerrecht heraus entwickelt, noch in Europa ein, man sagt, Sondervölkerrecht, nämlich sogenanntes supranationales Recht. Das ist das Recht der europäischen Gemeinschaft, das Europarecht. Das war eigentlich ursprünglich auch mal nur Völkerrecht. Irgendwann hat sich aber die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten so vertieft, dass eigene Institutionen gegründet wurden und eben nicht mehr nur die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft bzw. jetzt Europäischen Union sich die Völkerrechtssubjekte gegenübertreten, sondern eine sehr viel innere, förmlich, also nicht ganz wie im Völkerbund, aber knapp davor liegend supranationale Verständigung, also eine besondere Gemeinschaft eingegangen, sehen Sie, dass das Rechtsgebiet ein eigenständiges Rechtsgebiet bildet, das ursprünglich mal im Völkerrecht verhandelt war, jetzt aber eigentlich Rechtsgebiet darstellt. Primäres Gemeinschaftsrecht, den Begriff werden Sie mehrmals hören, sollten Sie es jetzt schon merken und anschreiben, wenn die Folien Sie mit ausgedruckt oder auf dem Rechner haben. Primäres Gemeinschaftsrecht sind die Verträge, das sind die völkerrechtlichen Verträge, die ursprünglich mal geschlossen wurden und mal wieder verarbeitet wurden, zur Gründung und zur Organisation der Europäischen Gemeinschaft. Das sind also die Verträge, wo die Mitgliedstaaten noch selber die Rechtstexte, an denen die Mitgliedstaaten noch selber mitgewirkt haben. Sekundäres Gemeinschaftsrecht ist abgeleitetes Gemeinschaftsrecht. Durch diese Verträge und Primärrecht werden Institutionen, Europaparlament, Kommission, Rat, gebildet und die erlassen, haben Befugnisse erhalten, selber Rechtsvorschriften zu erlassen. Und diese sozusagen abgeleiteten Rechtsvorschriften, EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, Einzelentscheidungen der Kommission, das sind abgeleitete Rechtstexte, also sekundäres Recht. Besondere Stellung in die GNHK ein, die GNHK, also die Europäische Menschenrechtskommission, Konvention, ist eigentlich ursprünglich ein Völkerrechtsverfahren im Verhältnis zu vielen Mitgliedstaaten, zum Beispiel auch zu Russland, die auch mitgeführt wird, ist das nach wie vor noch ein Völkerrechtsverfahren. Im europäischen Sektor sind die GNHK auch ganz stark in das europäische Recht eingebunden. Die GNHK ist zum Beispiel auch Teil des Gemeinschaftsrechts. Und dass also GNHK-Grundsätze auch als Europarecht im inneren Sinne gelten. Deshalb habe ich das hier mit eingeschrieben. Ja, Verfassungsrecht ist klar, Grundgesetz oder Landesverfassung ist also innerstaatlich, hier beginnt der innerstaatliche Bereich, der große Überbau oder aber, wie Sie wollen, das Fundament für die gesamte übrige innerstaatliche Rechtsordnung. Alles, was innerstaatlich passiert, darf nur in Übereinstimmung mit der jeweiligen Verfassung passieren. Und zwar in den Bundesländern und in der Bundesrepublik insgesamt, in dem Grundgesetz, in den Ländern zusätzlich muss es auch noch übereinstimmen mit den Landesverfassungen. Und schließlich unterscheiden wir das Verwaltungsrecht. Das ist der sonstige öffentliche Bereich. Und dort haben wir sich eingebürgert, von allgemeinem Verwaltungsrecht, also allgemeinen Regeln zu sprechen und von besonderen Regeln, besonderen Verwaltungsrecht. Allgemeine Vorschriften sind etwas zum Verfahren, zur Verwaltungsvollstreckung, zum Verwaltungsprozess. Alles Vorschriften, die sozusagen für eine Vielzahl von Sachfragen gelten könnten. Und die Sachfragen wie Gewerberecht, Umweltrecht, Baurecht, Kommunalrecht, Polizeirecht und so weiter und so fort, sind dann Spezialmaterien, die immer wieder auf diese allgemeinen Vorschriften zurückgreifen können, aber eben in speziellen Gesetzen, in Sachgesetzen geregelt sind. Deswegen sprechen wir dort von besonderen Verwaltungsrecht. Ich komme dazu nochmal zurück, vielleicht an dieser Stelle. Nur ein erster Einstieg, es gibt dazu auch eine Folie. Wir in Deutschland haben das Abstraktionsprinzip, weiß man ja. Allgemeine Vorschriften werden immer vor die Klammer abstrahiert. Auch Rechtsgebiete, allgemeine Rechtsgebiete werden immer vor die Klammer gezogen und dann gibt es besondere Vorschriften. Andere besondere Vorschriften kann sich beliebig fortsetzen. Und innerhalb der besonderen Vorschriften gibt es noch besondere Vorschriften. Es gliedert sich immer weiter so auf. Jedes Gesetz ist so aufgebaut. Wenn Sie Gesetze kapieren wollen, ist das heute der erste Punkt, den Sie sich merken müssen. Es gibt immer Gesetze, die vom Allgemeinen zum Besonderen gehen. Schlagen Sie einfach mal hier in Ihrem Gesetz das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz gut auf. Und wenn Sie da in die, gleich auf die erste Seite, die Inhaltsübersicht reinschauen, werden Sie feststellen, Abschnitt 1, allgemeine Bestimmungen. Und dann geht es weiter mit Abschnitt 2, Verkehr mit Lebensmitteln, Abschnitt 3, Verkehr mit Futtermitteln, Abschnitt 4, Verkehr mit kosmetischen Mitteln. Abschnitt 5, Verkehr mit sonstigen Bedarfsgegenständen. Klingt so toll, Lebensmittel- und Futtermittelgesetz. Das ist alles, was irgendwo in der Mensch in seinen Körper hineingibt, wo sich auf den Körper schmiert. Das habe ich nicht mitgekriegt. Oder in Berührung macht, mit dem Körper geregelt. Nämlich Lebensmittel, Futtermittel, Kosmetika und sonstigen Bedarfsgegenständen. Merken Sie, allgemeine Vorschriften stehen vorneweg. Dann kommt einmal die speziellen Regelungen zu den Lebensmitteln, dann die speziellen Regelungen zu den Futtermitteln, für die Tiere, dann für die Kosmetika und so weiter. Schlagen Sie das Gesetz zuvor, greifen am Wirtschaftsgesetz auf. Auch dort gleich bitte mal die Inhaltsübersicht anschauen. Teil 1, allgemeine Vorschriften. Es geht dann weiter mit Grundsätzen und so weiter und so fort. Innerhalb der Abschnitte ebenfalls ist immer Allgemeines und Speziell. Selbst in einzelnen Paragraphen ist es häufig so, Prinzip die allgemeinen Vorschriften in Absatz 1, im Sonderregelung, Abweichungen, in den Folgeabsätzen. Wenn Sie sich das vor Augen führen, alles erst allgemein und dann langsam zum Besonderen, haben Sie kein Problem. In der Ausbildung sind so viele Juristen auch die entsprechenden Vorschriften, weil wir ungefähr wissen, wo der Gesetzgeber nach dem in Deutschland geltenden Abstraktionsprinzip irgendetwas regeln würde. Und wir wissen, haben jetzt eine allgemeine Frage, wer ist hier zuständig? Sind das alles die Behörden zuständig? Die für alles gelten, für das Allgemeine. Es ist nämlich ein allgemeiner Vorschrift. Will ich aber was Gesetzes wissen, muss ich besonders an das Gesetz zuführen. Diese Abstraktion bezieht sich auch durch die Rechtsgebiete. Wenn Sie das BGB sich anschauen und BGB ganz mitbringen, das sind zu der Vorlesung, die hier an die Kollegen hätten, dann werden Sie feststellen, es gibt ein BGB-AT, also allgemeine Teil, und dazu Bildungsagierung, es gibt die Nationen, es gibt die. Und dann geht es weiter mit Schuldrecht. Es gibt ein allgemeines Schuldrecht für alle Arten von Verträgen, besonderes Schuldrecht für die einzelnen Verfahrensstellen. Miete, Werbevertrag, Dienstvertrag, Darlehensvertrag. Danke. Jetzt für die Arztbehandlungsvertrag zu machen. Der Gesetzgeber kann was Neues regeln, ordnet das auch immer entsprechende Vorschriften in dieser Abstraktion zu. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, da wo ist das geregelt, schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis. Schauen Sie sich die Überschriften an, Sie finden die entsprechenden Vorschriften, nach denen Sie suchen. Sie müssen diese Abstraktion, nennt man Abstraktionsprinzip, verstanden haben, dann ist es Ihnen auch nicht schwer, sich entsprechend Rechtsgebieten auszukennen. Jetzt müssen wir uns diese allgemeinen Bemerkung natürlich noch darin auseinandersetzen, was gibt es alles für Rechtsquellen? Was sind denn Rechtsquellen? Wenn ein Richter eine Entscheidung treffen soll, dann sagt er nicht, liebe Prozesspartei, ich fange jetzt mal an, kurz zu meditieren, dann ist mir die Lösung des Falles plötzlich da und er sagt, du hast es. Du zahlst ihm jetzt 2.000 Euro. Sondern der Richter überlegt sich, wo kommt das Recht her, was gilt. Und überall das, wo man für seine Entscheidung als Richter, als Behörde, auch selbst als Rechtsbeteiligter sein Recht schöpft, sein Recht gern sucht, nennt man Rechtsquelle. Rechtsquelle ist also der allgemeine Begriff für die Art, wo Recht und geltendes Recht normiert ist, würde ich mal sagen, beziehungsweise aus dem man geltendes Recht heraus ist. Machen wir es mal einfacher. Am konkreten Beispiel, und wir haben festgestellt, was ich meine. Das, was Ihnen eindeutet, ist auch das geschriebene Recht. Natürlich wissen Sie, Recht ist, sag mal, das, was irgendwo aufgeschrieben ist. Wenn Sie einen Vertrag schließen, dann wissen Sie genau, der eine hat mir den VW Golf in unserer Typenausstattung zu übereignen, da weiß ich, mein Recht ist, dass ich einen Anspruch habe auf irgendeinen VW Golf. Und der Autohändler hat den Anspruch auf seine 35.000 Euro, die ich ihm zahlen muss, dafür, dass er mir die Golf vereignet. Die Rechtsquelle ist der Vertrag. Geschrieben, steht irgendwo geschrieben. Wenn wir das auf sonstige Rechtsquellen übertragen, auf das Gesetz ist eine Rechtsquelle, auf Normen, die von Allgemeinheit geschaffen sind, für eine Vielzahl von Fällen geschaffen sind, sind Rechtsquellen, wenn man daraus sich das Recht sucht, kann man eben schauen, ist das irgendwo aufgeschrieben, kann ich das irgendwo nachlesen, kann ich das irgendwo in die Hand nehmen. Wenn ich es irgendwo in die Hand nehmen kann, spricht man davon von positivem Recht. Es ist positiv, also tatsächlich vorhanden. Kein negatives Recht, auch positiviertes, kommt von gesetztes Recht. Das lateinische Begriff. Ich mal das Gesetz. Die Grundform im Lateinischen heißt. Also positus heißt Gesetz. Jetzt überlege ich doch gerade. Positere. Pondere. Pondere, das ist besonders. Ja. Pondere. Gesetz, also Gesetzen, heißt also sozusagen der lateinische Begriff. Und die Römer, die natürlich Rechtsformen geprägt haben, weltweit, die römischen Rechte, haben das sozusagen niedergelegte Recht, das positivierte Recht, jus positivus genannt. Deswegen haben wir heute noch diese Begriffe, die manchmal gar nicht mehr verstehen, zwischen negativ und positiv. Positives Recht heißt das niedergelegte Recht, das niedergeschriebene Recht. Und das sind die formellen Gesetze zum Beispiel, die hier drin sind, vom Parlament verlassen. Das sind Rechtsverordnungen, das sind Gesetze, also das sind Rechtsvorschriften, die nicht der Gesetzgeber selber gemacht hat, auch die Verwaltung in Ausübung einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage erlassen hat. Das sind Satzungen, das sind also Rechtsvorschriften, die Selbstverwaltung sind, gemeint. Universitäten verlassen haben. Das sind Verwaltungsvorschriften, die allerdings nur intern gelten, innerhalb von Behörden. Das sind Einzelentscheidungen von Behörden, zum Beispiel der Verwaltungsakt, den wir schon gesehen haben. Das ist auf EU-Ebene eine EU-Verordnung, eine EU-Richtlinie, eine Einzelentscheidung von EU-Organen. Das sind auch eben auch die Verträge, die ich vorhin genannt habe, Privatregeln da. Alles das ist geschrieben, alles, was Sie lesen können, wo Sie das Recht raussaugen und ableiten, das niedergeschriebene ist, nennt man das positive, geschriebene Recht. Das ungeschriebene Recht ist natürlich auch noch vorhanden. Alte Rechtsgebäude, die man zum Teil schon seit Jahren hat, nie abgeschrieben worden sind, aber in der allgemeinen Bezeugung eben immer gelten. Gewohnheitsrecht zum Beispiel, so nennt man es allgemein, also im Zivilrecht, ist der Begriff auch gebräuchlich im öffentlichen Recht, spricht man, wenn man vom öffentlich-rechtlichen Gewohnheitsrecht spricht, von Observanz. Observanz ist meistens ein öffentlich-rechtliches Gewohnheitsrecht, aber ein öffentlich-rechtliches, doppelt beschränktes Gewohnheitsrecht. Und natürlich das Richterrecht ist irgendwo eine Lücke, die im Gesetz vorhanden ist. Der Gesetzgeber hat also eine Lücke bedauerlicherweise gelassen, die er nicht bedacht hat. Es kommt aber ein Fall von dem Gericht, dann muss natürlich trotzdem Recht geschaffen werden. Wir haben den Anspruch, was soll denn jetzt geschehen? Die Funktion der Gerichte ist es ja, Rechtsfrieden zu sichern. Wenn das Gericht sagen würde, ich verstehe das Gesetz leider nicht, ich kann euch nicht helfen, würden die Leute sich die Köpfe einschlagen. Also muss dann der Richter sich überlegen, welche allgemeinen Grundsätze gibt es, kann ich dann vielleicht an den Lieb bilden, kann ich die Lücke irgendwie füllen? Was würde man denn hier regeln können? Und kann dann unter Umständen auch parallele Vorschriften, die ähnlich sind, die der Gesetzgeber gedacht hat, auf die nicht gedachten Fälle übertragen, nennt man Analogien. Und solche Analogien sind ja nicht irgendwo geregelt, sondern entwickeln sich aus Anlass eines Falles. Und wenn die Rechtsprechung das regelmäßig macht, entsteht dadurch ein richtiges echtes Rechtsinstitut. Wir haben hier im Zivilrecht ist das ganz häufig. Da werden Sie im bürgerlichen Recht noch hören, zum Beispiel die vorvertraglichen Vertrauensverhältnisse. Die waren, sind jetzt im Maßrahmen Schreiben und Held des BGB geregelt. Und dass es da Schadensersatzansprüche gibt, wenn man solche vorvertraglichen Rechtsverhältnisse hat und da schon irgendwelche Verpflichtungen eingegangen ist, ist jetzt auch in 241 Absatz 2 BGB geregelt. Das ist aber erst seit 2002. Bis dahin ist das alles von der Rechtsprechung entwickelt worden. Seit 100 Jahren und seit dem Abtreten des BGB 1900. Vom Reichsgericht, dann vom BGH. Da gab es Lücken. Der Gesetzgeber hat dem BGB Lücken gelassen. Die sind vom Gesetzgeber lange Jahre nicht geschlossen worden. Die mussten dann über Jahrzehnte von Rechtsprechung ausgeführt werden. Oder ganz aktuelles Beispiel, ist jetzt erst ins Gesetz reingekommen. Die ärztliche Haftung bei Ärzten und Anwälten. Der Arztvertrag ist nicht im BGB geregelt. Man hat nur einen Dienstvertrag und ist ein Lehrvertrag angewendet. Man hat dann spezielle Grundsätze geschaffen, wann der Arzt bei welchen Dingen haften muss, wann er nicht gelehrt hat, wie weiter gelehrt muss, wann der Patient einen Auskunftsanspruch hat und so weiter. Das hat man alles immer irgendwo von Fall zu Fall weiter hergeleitet und abgeleitet. Es gab im Ergebnis dann ein Arztrecht, was überhaupt nicht mehr, was ich vom BGB schon vollkommen entfernt habe und was nur noch richterrechtlich geregelt ist. Und jetzt erst im März, diesen Jahr, Juli dieses Jahres, hat der Gesetzgeber diese Rechtsprechung, diese grundsätzliche Rechtsprechung plötzlich ins BGB reingeschrieben. Wenn Sie also im BGB vom vergangenen Jahr kaufen, werden Sie nur Behandlungsverfahren nicht finden. Wenn Sie jetzt ein aktuelles BGB kaufen, dann werden Sie also den Behandlungsvertrag finden. Aufklärungspflicht, Dokumentationspflicht, Haftungsvertrag. Ist alles erst jetzt ganz aktuell die Gesetzgebung nachgeholt worden, weil endlich das positive Recht eingeschrieben worden ist. Deswegen spielt also Gewohnheitsrecht und vor allem dann Richterrecht eine ganz entscheidende Rolle. Weil der Gesetzgeber eben nicht allwissend ist und nicht alle Fälle, die das Leben irgendwo mit sich bringt, regelt. Viele von den Regelungen entstehen ja auch, weil der technische Fortschritt weiterentwickelt, sich weiterentwickelt. Heute kennen wir E-Mail und alle möglichen anderen elektronischen Kommunikationsformen. Früher kannte aber der Gesetzgeber Verträge, die man per E-Mail elektronisch schließt. Da gab es mündliche Verträge, schriftliche, aber dass man das elektronisch irgendwie darstellt, durch Anklicken eines Button, einer Schaltfläche, wenn ich das telefoniere, das gab es nicht. Jetzt hat es jetzt eben um das geregelt. In den Vertragsbestimmungen ist ein Vertrag im Internet auch dann zustande gekommen, wenn man eine entsprechende Schaltfläche anklickt. Man kann die Rechtsquellen nicht nur nach der Art, ob sie geschrieben oder ungeschrieben sind, einteilen, sondern die zweite Einteilungsform ist die Frage, gelten sie, wie weit gelten sie für welchen adressalen Kreis? Sie sollten die Begriffe mal gehört haben, abstrakt generelle Regelungen. Abstrakt generelle Regelungen sind für eine Vielzahl von Personen und eine Vielzahl von Sachverhalten geschaffene Rechtsregelungen. Also die typischen Gesetze zum Beispiel treffen nicht nur Ihren konkreten Fall, sondern wir treffen eine Vielzahl vergleichbarer Fälle und einen völlig unbestimmten Personenkreis. Jeder, der irgendwo in den Anwendungsbereich eines solchen Gesetzes kommt, fällt darunter. Hingegen konkret individuelle Regelung ist das Umkehrstück, sind eben Rechtsquellen, die nur einen konkreten Einzelfall und ganz konkreten beteiligten Personen betreffen. Beispiel, ein Vertrag, der die Rechte und Pflichten zwischen einem Bauherrn eines Einfamilienhauses und dem Bauunternehmen betrifft, ist eine konkret individuelle Regelung. Da steht genau drin, was die Firma Hausputz GmbH gegenüber Lieschen Müller als Bauherrn zu erbringen hat. Welche Farbe, welche Fensterform und so weiter, alles geregelt. Das ist eine Rechtsquelle, dieser Vertrag, der konkret individuell ist. Das entsprechende zugrunde liegende Gesetz, zum Beispiel das BGB, mit dem Werkvertrag, § 631 BGB, ist eine abstrakte Regelung. Die regelt allgemein, welche Rechte ein Besteller gegenüber einem Werkunternehmer hat. Aber der Vertrag ist konkret individuell. Genauso im öffentlichen Recht, die Straßenverkehrsordnung regeln abstrakt generell, was man zu tun hat, wenn man an Kreuzungen kommt. Ein dort an der Kreuzung stehender Polizist, der plötzlich, wenn Sie anfahren, so macht oder so macht, trifft eine konkrete individuelle Regel. Der meint nicht abstrakt irgendwelche Leute, sondern Sie konkret mit Ihrem kleinen Verband. Und er meint auch die konkrete Stelle, nicht abstrakt alle irgendwo in Deutschland gewichtig stellen. Er trifft also eine konkrete individuelle Regel. Das müsste sich merken. Recht wird also als konkret individuell gegen gerungen. Für einen abgrenzbaren Personenkreis und für einen Einzelfall. Das sind die klassischen Genehmigungen, also die Verwaltungsakte, sind immer konkret individuelle Regelungen, auch die Einzelentscheidungen der EU-Organe, die im Europareich noch verhandelt werden, wirken unmittelbar konkret. Aber ich habe nicht noch so viel zur Einteilung. War der Polizist jetzt abstrakt oder konkret individuell? Konkret, weil der nur für eine Sache. Gut. Im öffentlichen Recht, ganz allgemein, wichtig ist die Einteilung der Rechtsquellen natürlich auch nach Herkunft. Wer hat welche Rechtsquellen in der Frage Rechtsquellen erlassen? Das Parlament, nennt man auch den parlamentarischen Gesetzgeber oder den formellen Gesetzgeber, macht die sogenannten Parlamentsgesetze. Wir sprechen im Staats- und Verwaltungsrecht und öffentlichem Recht von formellen Gesetzen, weil die in besonderen Formen zustande kommen. Dazu gehört auch die Änderung der Verfassung oder der Verfassung selbst. Und auch Staatsverträge haben den Charakter eines formellen Gesetzes. Gegenüber werden Rechtsquellen von der Verwaltung gesetzt, nicht vom Gesetzgeber, sondern von der Verwaltung, wenn es Rechtsverordnungen sind, Satzungen, Verwaltungsvorschriften, öffentlich-rechtliche Verträge, Verwaltungsakte. Und schließlich kommen natürlich private Anfragen. Private Verträge sind ganz klar Rechtsquellen, die die Behörde gemacht hat, aber auch private Regelwerke, Bedienvorschriften, technische Bestimmungen von Verbänden, die diese irgendwie aufgestellt haben, sind private Regelwerke. Wenn man von materiellen Gesetzen spricht, meint man jede abstrakt generelle Rechtsnorm, egal wo sie herkommt. Und ein kleiner Ausschnitt davon, wenn man von Gesetzen spricht, meint die formellen Gesetze sind also alle materiellen, nur die kleinen Ausschnitte, die kleinen wenigen materiellen Gesetze, die zu weder noch von parlamentarischen Gesetz geben können. Also formelle Gesetze sind Parlamentsgesetze, formelle Gesetze sind gleichzeitig materielle Gesetze. Und materielle Gesetze meint man alles, was abstrakt generell für eine Vielzahl von Vorschriften, von Sachverhalten gedacht ist. Und Gesetz unterscheidet sich dadurch, dass sie einseitig gesetzt werden. Gesetzt wird auch als klassische Begriff, was im Lateinischen heißt, recht gesetzt, positiviert. Wo finden wir Rechtsquellen? Das ist mehr eine praktische Anwendung von Bedeutung. Wenn die gefragt werden, wo könnte man herausfinden, ob man dieses Gesetz in Kraft getreten ist oder hielt, dann dürfen Sie nicht sagen, ich gehe hier zu Lehmann, Sie sind die Buchhandlung und Schadenfalle und zum Druck von den Gesetzestext kriegen. Der Gesetzestext, die Textausgabe zum Beispiel, ist ja kein amtliches Werk, sondern das Werk eines Verlags. Der Verlag macht sich die Mühe und stellt Gesetze zusammen. Aber wie kommt ein Verlag an die Information, welches Gesetz mit welchem Wortlaut wann gilt? Ganz einfach, indem ihr die Veröffentlichungsmittel des Gesetzgebers nutzt. Das ist auf Bundesebene für Gesetze das Bundesgesetzblatt. Und auf Länderebene ist es das Gesetz- und Verordnungsblatt der Länder. Das ist das amtliche Veröffentlichungsorgan von Gesetzen. Merken Sie sich, alles, was nach außen den Bürger wirksam werden soll, muss veröffentlicht werden. Es gibt keine Geheimgesetze. Nur dann, wenn es im Veröffentlichungsmedium bekannt gemacht wurde, gilt es erst mit dem Tag der Bekanntmachung. Weil sonst weiß ja kein Mensch, oder auch nicht recht muss. Es muss die Möglichkeit bestehen, sich an das neue und jetzt geltende Recht auch gewöhnen zu können. Deshalb ist es in einer rechtsstaatlichen Rechtsordnung zwingend, dass Gesetze erst danach in Kraft treten, nachdem sie, oder am gleichen Tag in Kraft treten, nachdem sie veröffentlicht worden sind. Deswegen ist es ganz entscheidend, wann ist das entsprechende Gesetz im Gesetz veröffentlicht. Verwaltungsvorschriften, sonstige Bekanntmachungen sind auf Bundesebene im Bundesanzeiger oder in den Ministerialen einzelner Bundesbehörden veröffentlicht, zum Beispiel verkehrsrechtliche Vorschriften im Verkehrsblatt. Netzagentur, das sind energiewirtschaftliche, telekommunikationsrechtliche, eisenbahnrechtliche Veröffentlichungen enthalten. Und auf Landesebene gibt es eben ein Landesamtsblatt, das sächsische Amtsblatt oder Ministerialblätter einzelner Ministerien gehören. Und die Kommunen haben ebenfalls eigene Amtsblätter bzw. nutzen Tageszeiten, beziehungsweise, das kann man sich hier verwerten, in manchen Gemeinden gibt es auch eine Aushandlung. Wenn wir haben Vorschriften, öffentliche Vorschriften, Satzungen, Rechtsordnungen, eben wirksam mit der Bekanntmachung, mit dem Aushang an der amtlichen Aushandtafel. Und die Verlage machen nichts anderes, als dass sie diese Amtsblätter oder Bundes- und Landesgesetzblätter lesen und dann abschreiben. Und da kann es natürlich zu Fehlern kommen. Und deshalb gilt immer die Version, die im Bundesgesetzblatt abgedruckt wurde. Nicht die Version, die hier drin ist, das sehen wir natürlich schon. Wenn wir aber Druckfehler oder Veränderungen passiert sein sollten, ist immer die Fassung maßgeblich, die im Bundesgesetzblatt öffentlich wurde. Und der Verlag, der hier dieses schöne Büchlein herausgibt, macht nichts anderes, als regelmäßig das Bundesgesetzblatt zu lesen und sobald der Gesetzgeber etwas verändert hat, dann ganz schnell das wieder einzuarbeiten und Neuauflagen zu. Okay. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel gebracht, wie so ein Bundesgesetzblatt aussieht. So sieht das aus, so kommt das. In so ein bisschen ekligem, grauen, fast Toilettenpapier. Und das so versandt. Ärgerlich ist immer, wenn gerade eine Legislaturperiode zu Ende ist, dann wird noch schnell alles Mögliche an Gesetzen gemacht, und dann kann wieder her zu lesen. Auch wieder als so rechts unmittelbar betroffen, kriegen dann täglich so ein dickes so ein Gesetz plant, weil man als Gesetzgeber alles schnell für die ganzen Fehler sollen und gesammelt hat, irgendwo noch rüberbringen möchte. Das hier ist ein bisschen länger her, das ist also noch zu einer Zeit, wo nicht ganz so viel Hektik bestand. Und da sehen Sie, am Anfang im Bundesgesetzblatt sind immer die Gesetze abgedruckt, meistens sind einfach hervorgehoben, danach kommt dann die Verordnung. Und da ist dann der Tag der Auslagerung vorne von der Arbeit. So sieht einfach ein Bundesgesetzblatt aus. Und so würde man dazu, was in dem Gesetz geregelt ist. Ja, vielleicht mal eine schöne Sache. Sehen Sie, wie häufig auch Gesetze geändert werden. Schön von der Gesetzgeber, das extra anschreiben. Unser 23. Gesetz zur Änderung des BAföG-Gesetzes. Manchmal ist es aber auch so schön, dass das Gesetz so kompliziert heißt wie Gesetz zur Umsetzung des Bahnbeschlusses 2005/2014/JL des Rates vom 24. Februar 2005 und die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung Geldstrafe und Geldbüße. Da weiß kein Schwein, was da geregelt. Das Buch Geldstrafe und Geldbüße macht deutlich, aha, vermutlich wird das Strafgesetzbuch geändert. Und die Strafprozessordnung geht es nämlich offensichtlich um europäische Strafvorschriften, die in anderen Mitgliedsländern mitgelten sollen. Aber so kompliziert, wie das hier geschrieben ist, müssen Sie wirklich erstmal reinschauen, was ändert denn das BÖDIG-Gesetz? Ist das überhaupt relevant? Oder auch dieses Gesetz zur besseren Beschäftigungschancen am Arbeitsmarkt. Ja, was wird das regeln? Das SGB, ich weiß noch nicht, das ist das SGB 11, Arbeitsförderung. Hätten Sie auch antreiben können, 105. Gesetz zur Änderung des SGB römisch 11. Was haben Sie nicht gemacht? Schreiben Sie das so schön spanisch. Gesetz zur besseren Beschäftigungschancen am Arbeitsmarkt. In Wirklichkeit ändert dieses Gesetz eine Vielzahl von anderen Gesetzen und vor allem die SGB-Vorschriften. Aber der Gesetzgeber ist eben souverän, er hat freie Hand. Er kann auch sich fantasievolle Bezeichnungen für seine Gesetzgebungsaktivitäten schaffen. Ich habe ihn mal aus am Landesebene was mitgebracht. So sieht das auf Landesebene aus. Plätzchengesetze zustande kommen. Und da sehen Sie auch, hier zum Beispiel schön deutlich, Staatsverträge haben Gesetzcharakter. Staatsvertrag beschlossen worden und der wird durch Landesgesetz, hat den Charakter eines Landesgesetzes. Und dann gibt es natürlich massenhafte Verordnungen, die irgendwelche Bürger lassen. Da sehen Sie, allein an dieser Übersicht. Verordnungen kommen nicht vom Gesetzgeber, sondern von irgendeiner Behörde. Hier unten haben wir zum Beispiel meine Verordnung des Hochlandkreises zum Flächennaturdenkmal Schilfreich Alt-Ischwitz. Wie immer das ist, ist also eine, sogar nur ein Landkreis, der entsprechende Verordnungen macht. Und hier haben wir eine Verordnung des 16 Staaten des Herrn Kunst und Sport über die Qualifikation von Leute in Tierwarte und so weiter und so fort. Hier sehen Sie deutlich, Verordnungen sind abgeleitetes Recht aufgrund einer Ermächtigungsgrundlage in einem Parlamentsgesetz erlassen, untergeordnete Verwaltungsbehörden selbst rechtsvorschriften, aber nur, weil sie dazu ermächtigt wurden. Und als Beispiel für den Amtsblatt, was so als Amtsblatt drinsteht, also hast du was gesehen. Da haben sie eine Einteilung nach entsprechenden Behörden und hier gibt es dann entsprechende Handmachungen, Verwaltungsvorschriften werden hier veröffentlicht. Zum Beispiel gibt es eine Fördermittelrichtlinie, es gibt die Tornado-Schäden 2010, irgendwo, also wenn du mit einer Störung Grill vielleicht durchgegangen ist und diese Schäden werden irgendwo gefördert, also gibt es eine Richtlinie, die der Behörde intern sagt, ihr untergeordneten Behörden dürfen an Fördermittelantragsteller folgende Voraussetzungen darstellen. Und diese Namensblätter sind in öffentlichen Bibliotheken verfügbar, bekommt jede Behörde. Kann man auch ein kommunales Namensblatt mitgebracht. Nordsachsen. Dort ist ja manchmal das Amtsblatt oder dort in diesen Kommunalen anzuführen, aber die Gemeinden ist das mehr so ein bisschen geteilt, Informationsblatt für alle. Aber in Berlin eben auch wichtige Mitteilungen. Deshalb meistens auch eigentlich das kostenlos, finanziert sich häufig durch Werbung. Sollten Sie nicht wegwerfen, sollten Sie vielleicht auch aufheben zu Hause und sammeln, ist wichtig. Ich habe letztens Leute gehabt, die haben sich gewundert, warum plötzlich durch ein Grundstück die dicke Schlagstraße gebaut wird. Schon nie was davon gehört. Das ist auch echt so. Das war ein Fläschchen vom Mann gelaufen. Dort wurde in allen Zeitungen berichtet. Ich habe viele Zeitungen. Aber in den Anfängern steht es auch drin. Hab ich nicht. Klar, ich natürlich nicht als Bürger mich ein bisschen interessiere, was nur im Standbild am Internet jetzt die Bagger da stehen. Und irgendwann wird sie durch mein schönes Gartengrundstück die neue Staatsstraße und Windstraße führen. Das wird aber alles nur bekannt gemacht, also wirklich bekannt gemacht. Insbesondere in solchen Anzeigen. Deshalb lesen. Wir haben es also künftig nicht mehr als Werbung abzutun, wenn da oben drüber Amtsblatt steht, sondern jetzt wissen, ab heute, da steht Wichtiges drin. Das war übrigens eines Landkreises, also das war noch ein zeigen. Das was? Ein bisschen Rechtsgefühl dafür bekommen, wie sowas aufgebaut ist, hier haben wir eine Stadt. Meistens eben auch die Ladungen sind mit enthalten, kommunalen Ladungen, kommunalen Sitzungen. So sieht das aus, meistens wird es kostenlos verteilt. Wenn es nicht kostenlos ist, sollte ich es bestellen, sogar sammeln. Und dann wird eben in solchen Amtsblättern unter anderem Wichtiges veröffentlicht, Satzungen, kommunale Satzungen. Ja, aus dem Vorteil, was rausgenommen, da finden Sie plötzlich die Hundesteuer oder hier Rötensatzung zu erheben, Elternbeiträge und so weiter und so fort. Auch Belehrung, wenn Sie bestimmte Finger zu rügen haben. Also ich kann Ihnen dringend empfehlen, das haben Sie das erste Mal vielleicht gegeben, zu etwas gesehen. Amtsblätter sind wichtig. Wir nähern uns langsam dem Ende. Wir nähern uns langsam den Überlegungen, wie man an Gesetze rankommt, wie man herausfindet, was an Gesetze geht. Da spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle die Hierarchie von Rechtsvorschriften. In welchem Verhältnis steht eine Rechtsvorschrift zur anderen? Was ist ein höher Wert? Was ist höherrangig? Fangen wir mal mit dem innerstaatlichen Bereich an. Das ist hier in dieser Pyramide. Ganz oben steht die Verfassung. Folge ist, dass alle formellen Gesetze in der Verfassung übereinstimmen müssen, aber auch alle Rechtsformen und Satzungen in der Verfassung übereinstimmen. Die Verfassung ist die Krone und alles muss verfassungskonform sein. Unterhalb der Verfassung steht im Range das formelle, das Parlamentsgesetz, das vom Gesetzgeber, also von dem demokratisch gewählten Parlament selbst geschaffene Gesetz, das muss mit der Verfassung übereinstimmen stehen. Und schließlich, unterhalb des formellen Gesetzes, haben wir die sonstigen Rechtsvorschriften, das sind vor allem die Rechtsverordnungen und Satzungen. Rechtsverordnungen und Satzungen, haben wir schon gelernt, werden von der Verwaltung oder von Selbstverwaltungskörperschaften erlassen, sind kein Gesetz, sondern vom Gesetz aufgrund einer Ermächtigung abgeleitetes Recht. Und das Europarecht, das steht im Verhältnis zu den innerstaatlichen Vorschriften nicht über den innerstaatlichen Vorschriften, sondern ist an sich eine Parallelordnung, die aber auf allen Ebenen eingewirkt. Deswegen hat es auch höher gezeichnet, das Europarecht hat, das dürfen Sie nicht sagen, auch wenn es faktisch so ist, hat nicht höherrangig, sondern hat einen Anwendungsvorrang. Also die Juristen wollen nicht hören, was das höherrangig ist. Es hat wirklich einen Anwendungsvorrang. Das heißt, eine parallele Rechtsordnung, die auf allen Ebenen die innerstaatliche Rechtsordnung überfrachtet und beeinflusst. Was sind Rechtsvorschriften? Wie sind Rechtsvorschriften strukturiert? Also, einer Rechtsvorschrift nähern wollen, einem Gesetzestext nähern wollen, ist es ganz gut mal zu erkennen, wie die innerlich aufgebaut sind, was sie uns sagen sollen. Schlagen Sie bitte mal auf. Noch ein schönes. Paragraph 126. TKG habe ich jetzt gerade gefunden. Ist bei mir noch auf den alten Gesetzestext vom letzten Jahr auf 2887. Da steht unter Sagen. Simon. Stellt die Bundesnetzagentur fest, dass ein Unternehmen seine Verpflichtungen nach diesem Gesetz, also nach dem TKG, aufgrund dieses Gesetzes, also aufgrund einer Rechtsverordnung, oder nach der Verordnung EG Nummer 717/2007 des Europäischen Parlaments über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Gemeinschaft und zur Änderung der Regelung zum Beispiel nicht erfüllt, also die sogenannte EG Roaming Verordnung, nicht erfüllt, fordert Sie das Unternehmen zur Stellungnahme und Ablehnung auf. Was ist das? Untersagt und stellt die Bundesnetzagentur fest. Ich könnte auch anders formulieren, wenn die Bundesnetzagentur feststellt, dass irgendein Unternehmen die das Telekommunikationsgesetz betrifft. Und es steht ja nichts anderes fest. Stellt die Bundesnetzagentur fest, dass ein Telekommunikationsunternehmen gegen das Telekommunikationsgesetz seine vielen Ausführungsbestimmungen oder die EG-Vorschrift über das Roaming verstößt. Also auf Deutsch für die zum Beispiel. Den Raum oder dann fordert sie das Unternehmen zur Stellungnahme und Verpflichtung an. Wir raumen. Aha. Wenn, dann Schema. Konditional gefasste Normen. Wenn Sie das kapiert haben, wissen Sie, aha, es werden Bedingungen formuliert, Conditius, also Kondition, konditional gefasst, und die Rechtsvorschrift ordnet auch gleich die Rechtsfolge an. Stellt also die Bundesnetzagentur doch was fest, das ist die Bedingung, wenn, dann, aha, was hat sie machen? Hat sie dem Unternehmen eine Stellungnahme, Möglichkeit einzuräumen und gleich zu schreiben, Abhilfe, bitte ändere das. Jetzt geht es noch weiter. Sie setzt dem Unternehmen für die Abhilfe eine Frist. Also man nur Frist setzt. Das nennt man konditional gefasste. Wenn Sie das mal verstanden haben, und Sie merken, aha, hier ist eine Ermächtigung drin, unter bestimmten Bedingungen soll eine Rechtsfolge sein. Das sind Rechtsfolgen gerichtete Normen, die nach dem Wenn-Dann-Schema. Final gefasste Normen sind Normen, die lediglich das Ziel treffen, aber nicht Wenn-Dann-Bestimmungen teilen. Gleich daneben, Paragraph 122, Jahresbericht. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht einmal jährlich einen Bericht über die Entwicklung des Telekommunikationsmarktes, der wesentlichen Marktdaten sowie Fragen des Verbraucherschutzes enthält. Der wesentlichen Marktdaten sowie Fragen des Verbraucherschutzes enthält. Hier steht nicht, wenn, dann, sondern hier wird für die Bundesnetzagentur verbindlich eine Rechtsfolge, ein Ziel vorgelegt. Es wird verbindlich gesagt, was sie zu machen haben. Auch kein Wenn und Dann, sondern es wird nur die Rechtsfolge vorgelegt. Das Ziel, die Rechtsfolge und allein festgelegt. Es ist ein Arbeitsbericht durch den Publikationsmarkt einmal jährlich vorzulegen. Das ist eine Pflicht. Das ist eine Rechtsfolge. Das nennt man die rechtsfolgenorientierte Rechtsnorm. Wenn Sie das schon mal verstanden haben, werden Sie merken, aha, es gibt also die Vorschriften, die tatsächlich eine Rechtsfolge enthalten. Und jetzt schauen wir uns im gleichen Gesetz, ich hätte jetzt jedes bildliche Gesetz aufschlagen können, ich habe mir einfach eins rausgesucht, beziehungsweise das, was wir gerade hier im Zufall sich selbst öffnete. Schlagen Sie mir mal den Paragraphen 3 auf. Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind Anruf, Anführungszeichen Anruf, eine über einen öffentlich zugänglichen Telefondienst aufgebaute Verbindung, die eine zweiseitige Echtkommunikation ermöglicht. Aha. Und wenn Sie wissen wollen, was ein Auskunftsdienst ist, dann gucken Sie in die Nummer 2a. Auskunftsdienst, bundesweit jederzeit telefonisch erreichbare Dienste, insbesondere des Rufnummerbereichs 118, die ausschließlich der neutralen Weitergabe von Rufnummern, Namen, Anschriften sowie zusätzlichen Angaben von Telekommunikationsnutzern dienen. Jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, was eine Kundenkarte ist. Also schlage ich § 3 Nummer 11 auf. Kundenkarten sind Karten, mit deren Hilfe Telekommunikationsverbindungen hergestellt und personenbezogene Daten erhoben werden. Aha. Was ist denn eine Telefonnummer? Ganz klar, Nummer 13, Nummer. Zeichenfolgen, die im Telekommunikationsnetz zum Zweck der Anwendung sind. Was sind das für Dinge, die hier gerade mitgeteilt werden? Sind die auf Rechtsfolgen orientiert? Nein. Hier steht keine Rechtsfolge drin. Das ist eine Definition. Das soll unbestimmte Rechtsbegriffe näher ausdehnen. Das soll ein Gesetz verständlich machen. Diese Vorschriften beschreiben nur etwas. Die sind deskriptiv. Deswegen sagen wir zu den beschreibenden Normen deskriptiv. Und wenn Sie bitte diesen Fehler nicht mehr machen, das passiert mir häufig, dass Leute kommen, dann hier steht es doch drin. Die müssen das so machen, denn hier ist ja Kurzwahldienst erklärt. Kurzwahldienste. Ja, das war keine Rechtsfolge. Definition. Aus dieser Vorschrift ergibt sich nichts, außer dass sie zur Auslegung anderer Rechtsvorschriften, anderer Rechtsfolgen orientierter Rechtsvorschriften geeignet sind. Irgendwo in diesem tollen Telekommunikationsgesetz finden Sie plötzlich Begriffe. Und diese Begriffe werden durch diese umfangreichen Begriffsbestimmungen näher definiert. Wenn Sie das verstanden haben, also die Struktur von Rechtsnormen, die Sie abschließen können, wissen Sie auch, welchen Maßnahmen wir an der Vorstellung sollen. Wozu ist das alles wichtig? In allen Rechts haben, werden Sie sich den Rechtsinhalt einer Norm erschließen müssen. Diese Erschließung dessen, was gilt, das Erschließen des Rechts, das Schöpfen der Rechtswelt, nennt man allgemein und umgangssprachlich Auslegung. Es wird das Recht ausgelegt, es werden Rechtsvorschriften ausgelegt. Und wir Juristen beschreiben insgesamt vier Auslegungsmöglichkeiten. Im deutschen Recht sind vier klassische Auslegungsmethoden üblich und müssen angewandt werden. Die erste Auslegungsmethode ist die Wortlautauslegung. Dort wird einfach geschaut, ob man anhand des Wortsinns des normalen Umgangssprachen aus bereits der Rechtsform einen bestimmten Inhalt entnehmen kann. Also ich stelle den normalen Aussagegehalt einfach dadurch fest, dass ich mal schaue, was sagt mit der Wortlautung nach umgangssprachlichen Wortlautung? Häufig geht das aber nicht, funktioniert nicht. Der Wortlautung ist manchmal fehldeutig, kann leider auch mehr hier zu komplizieren. Das kann man auch andere ausgeben. auf die systematische Ausbildung des sich die normativen Aussagen an und dadurch, dass man schaut, in welchem Gesetz es teilt, wie ist das gesetzliche Rechtswort systematisch eingebaut. Beispielsweise bei den allgemeinen abstrakten Dingen. Wenn ich weiß, dass die Vorschrift in dem großen Abschnitt allgemeiner Teil steht, dann weiß ich, es geht also für eine Vielzahl der Sonderoffense. Wenn ich natürlich die entsprechende Vorschrift nur in diesem besonderen Teil, zum Beispiel zu den Futtermitteln und Kosmetika, ich finde also im Abschnitt Futtermittel nur eine Vorschrift über einen Zugang, dann weiß ich, geht nicht für Kosmetika, aber nicht für Nahrungsmittel. Wenn ich allerdings bei einem Kosmetika im Abschnitt Kosmetika plötzlich eine Vorschrift finde, weiß ich, aha, die findet hier in Kosmetika-Anwendung, nicht aber für Nahrungsmittel. Also das ist ganz wichtig, die systematische Stellung. Wenn ich erklärt habe, wo die Vorschrift steht, wie sie systematisch ins Rechtsgebiet und in das Gesetz eingepasst ist, dann die Absicht erkennen, die gilt ja für meine Vertrauen. Denn ich frage mich ja zu einer ganz anderen die historische Auslegung. Verlassen Sie mich noch die Folie zu Ende abnehmen. Die historische Auslegung ist die Feststellung des normativen Aussagegehalts anhand des historischen Zusammenhangs der Entstehung. Also, was ist historisch passiert, als in Rom entstanden ist? Hat sich der Gesetzgeber damals so gedacht, in welchem Zeithorizont entstanden sowas? Was konnte der Gesetzgeber damals wissen und berücksichtigen? Und eine Wundergruppe ist eine historisch-genetische Auslegung. Dann überlegt man, was hat der Gesetzgeber und zwar anhand der Gesetzesbegründung und Materialien sich seinerzeit gedacht, als das Gesetz zustande gekommen ist. Was hat der Gesetzgeber in die Begründung reingeschrieben? Und schließlich gibt es noch die theologische Auslegung. Manchmal erkennt man nicht, was der historische Gesetzgeber gedacht hat. Manchmal ist auch das zu unvollständig, was der historische Gesetzgeber seine Gesetzesbegründung gezeigt hat, dann überlegt man sich, ja, welchen Aspekt hat denn das Gesetz? Was ist denn der Sinn dieser Regelung? Was sollte das Gesetz eigentlich bewirken? Welche Lücke sollte dieses Gesetz füllen? Und wenn man sich das überlegt, dann kommt man Tellers im Ziel her, auch auf den Inhalt und sagt, aha, das Gesetz soll im Ziel die und den Schutz bewirken. Also findet das auf meiner Kategorie keine Anwendung und noch cool. Weil es ja abstrakt, wir haben das an vielen Beispielen dann speziell sollten sich allerdings diese Folie nochmal anschauen. Mindestens eine Frage kommt dran, das ist ja. Was ist die eine Folie, was die halt im Antrag tut?